Trotz der wiederholten Warnung der DEVJK haben die US-Imperialisten und die südkoreanischen Kriegsfanatiker am 29. April auf dem koreanischen Ostmeer eine gemeinsame Militärübung begonnen. Bei diesem Kriegsmanöver sind allerlei Kriegsrüstungen, darunter der Angriffsverband um den atomgetriebenen US-Flugzeugträger Calbinson und die ISIS-Zerstörer, Seepatrouillenflugzeuge und Hubschrauber der südkoreanischen Marine eingesetzt.